Kapitel 9. Sick. Anmerkung des Vorlesers, ja, wieder Kapitel 9. Rainer dachte daran, wie er nach der E-Mail von Caroline dachte, sie würde eine andere Frau mitbringen. Er war in den Keller gerannt und sah auf das Thermostat. Zum Glück war die Zeitschaltuhr für die Sauna in Ordnung und hatte bereits angefangen zu heizen. Am Mittwoch gönnte er sich für gewöhnlich mit Mike oder Johann eine gemütliche Saunazeit. Sie kamen für gewöhnlich um 17.30 Uhr. Er nahm das Handy auf dem Weg zur Arbeit und schrieb beiden eine Nachricht, dass es heute nichts wird und er keine Zeit habe. Dann ging er an den PC und schrieb drei Zettel, die er je an die Haustür und an die Tür in den Keller gehängt hatte. Nun stand er im Bad im Keller und wartete, dass die Tür aufging. Er sah auf sein Handy und sah, wie Caroline aus dem Auto ausstieg und eine braunhaarige Frau. Er achtete kaum darauf, legte das Handy ausgeschaltet in die Kassette mit seinen Schlüsseln und ein paar anderen Sachen, schloss die Tür auf und ging ins Bad zurück. Kurz darauf hörte er gedämpfte Stimmen. Kurz darauf ging die Tür auf und schloss sich wieder. Er war völlig nackt, schaltete die kalte Dusche ein und hoffte, dass sie sich erst auszogen, bevor sie zu ihm reinschauten. Das würde ihm die Zeit geben, in die Sauna zu gehen und zu warten. Er kam sich fast so vor wie eine Figur aus seinen vielen Erotic-Büchern. Nachdem er nass war, sah er, dass jemand die Tür öffnen wollte. Der Türknauf bewegte sich. Carolines Stimme war zu hören, dass er warten solle. Ein Mann? Naja, unerwartet, aber auch nicht weiter schlimm. Er, im Gegenteil, mit Männern hatte er mehr Erfahrung und weniger Hämungen. Er verließ das Bad und gerade als er die Tür zumachte, hörte er, wie die andere Tür aufging. Er nahm sein Badetuch, wischte sich zuchts übers Gesicht und ging in das Vorzimmer der Sauna. Er legte das Handtuch auf die Bank links, seine übliche Stelle, dann stieg er aus den Badeschlappen und stellte sie darunter. Er ging um die Sauna und als er sich setzte, sah er, wie die Tür aufging. Das Gute an dem dunklen Glas war, dass man zwar leicht in den Vorraum schauen konnte, aber nicht in die Sauna. Er öffnete sein zweites Badetuch aus und nahm die Kelle mit dem Aroma für die heißen Steine. Er überlegte noch kurz, wen Caroline wohl mitgebracht hatte. Er ging nicht davon aus, dass sie ihren Ex-Mann mitgebracht hatte. Er wusste zwar, dass er anscheinend ein Fan von seinen Büchern war, zumindest ein Paaren. Er hatte ja extra ein Exemplar für ihn signiert und ihr mitgegeben. Die Tür ging auf und ein Mann stand selbstbewusst mit einem Badetuch in der Hand da, ansonsten völlig nackt. Rainer lächelte. War das nicht sein Badetuch von gerade eben? Der Mann schien ganz gut bestückt, obwohl man es wohl erst sehen würde, wen er aufgerichtet war. Er fasste einen Entschluss. Durch die offene Tür kam zu viel Kälte herein. Er goss Wasser über die Steine und ein starker Dampf stieg auf. Ups, das war etwas viel, in etwa 10 Minuten wäre es hier so heiß, dass man wohl kaum lange darin bleiben konnte. Er legte die Kelle vor sich auf die Ablage, er saß breitbeinig auf der Zeitensitzfläche, immer noch stand der Mann da. Caroline wollte ihn offenbar weiterschieben. Schließ doch bitte die Tür, es wird sonst zu kalt. Aufgeschrickt sachute der Kerl in seine Richtung. Und Gin weiter in den Raum. Caroline schloss die Tür, ging an ihm vorbei und sah ihn. Sie kam auf ihn zu, setzte sich neben ihn, sie hatte das Badetuch um die Hüften gebunden, ihre schönen Brüste zeigte sie ohne Scham. Als sie neben ihn saß, legte sie eine Hand auf sein Bein und streichelte es. Na, hast du mich vermisst? Ihre Stimme war butterweiß und süßer als Hong. Ohne auf eine Antwort zu warten, umfasste sie sein Glied, das schon bei der Berührung zu wachsen begann. Er schauderte unter ihren festen Griff. Es dauerte nicht lange und er wuchs. Da fiel ihm ein, dass ja noch jemand im Raum war. Er schaute sich um. Der Typ hatte sich ein Stück von ihnen weggesetzt und sah zu ihnen herüber. In der Hand hatte er seinen halbsteifen Schwanz. Rainer, mit EI, durchzuckte es. Das war ja ein geiler Schwanz. Als er bemerkte, dass Rainer, mit AI, ihn ansah, ließ er sich sofort los und schaute auf die Steine in der Mitte des Raums. Rainer grinste. Er beugte sich zu Caroline. Wen hast du da eigentlich mitgebracht? Sie grinste unverschämt. Meinen Ex-Mann, der wollte dich kennenlernen, aber vermutlich hat er nicht mit einer solchen Begegnung getäumt. Rainer grinste. Hast du was dagegen, wen ich kurz mit ihm spiele? Sie ließ ihn los und lächelte. Carsten explodierte um seinen Mund. Er versuchte alles zu schlucken, aber es war unerwartet viel. Zugegeben, mit der Methode hatte er auch schon Mike, Johann und Hans geschafft. Es war ein sehr gemein, aber wirkungsvoller Trick, jemanden zum Abspritzen zu bekommen. Und nicht selten konnten die Männer nicht genug davon bekommen, auch wenn es anstrengend war. Rainer grinste ihn an, aber ihm fiel ein, dass Caroline meinte, dass ihr Ex Carsten heißt. Er stand auf und wollte zu Caroline gehen, da hielt Carsten ihn am Arm fest. Rainer grinste, er hatte wohl das Gefühl, sich erkenntlich zeigen zu müssen. Er ließ sich von Carsten zurückziehen. Dieser umfasste seinen Hintern und zog ihn nach an sich heran. Stimm sah er nach oben und Rainer lächelte nur. Wen er ihn erfreuen wollte, warum nicht? Wehren würde er sich nicht. Er spürte bereits seit dem Wichsen des anderen, dass sein Eichel so nass war, dass sie tropfen musste. Er spürte, wie Carsten ihn zurückzog und kurz darauf, wie sich seine Lippen um die Eichel schlossen. Er stöhnte, während Carsten ihn mit der Zunge und Hand bearbeitete. Es war geil. Er spürte, dass Carsten recht unerfahren zu sein schien, aber er machte es mit Eifer wieder wett. Er spürte plötzlich, wie die Hand von Carsten zwischen seinen Beinen. Er spürte plötzlich die Hand von Carsten zwischen seinen Beinen. Wie war sie da hingekommen? Carsten bewegte sie nach oben, sodass seine Hand zwischen Rainers Pubacken waren. Er drückte immer wieder sanft, bis er gefunden hatte, was er suchte. Rainer schnappte nach Lift. Der wollte doch nicht etwa wirklich. Rainer stöhnte laut auf, als er spürte, wie sich Carstens Finger in ihn hineinschoben. Er schob kaum mehr als die Fingerspitze rein, aber das reichte, um seine Beherrschung zu verlieren. Mit einem lauten Stöhnen spritzte Rainer ab und anders als er konnte Carsten nicht alles schlucken. Die ersten zwei Ladungen schaffte er noch, die dritte spritzte ihm ins Gesicht und ein letzter kümmerlicher Rest über seinen Bauch und Schwanz. Rainer konnte nicht alleine stehen und war froh, dass Carsten ihn noch festhielt. Er schwankte und setzte sich neben den Mann. Nach einem Moment des Schweigens meinte Carsten: Wie hast du das eben gemacht? Ich habe noch nie einen solchen Orgasmus erlebt. Rainer lachte. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Der Orgasmus intensiver, je erregt man ist, also musste es nur schaffen, deinen Partner so stark es geht zu erregen. Das, was ich am Ende gemacht habe, war all diese Erregung auf einen Punkt zu bündeln und dann freisetzen zu lassen. Als ich sie Lippen so langsam über deine Eichel fahren habe lassen, hat sich dein ganzer Wille darauf konzentriert, mir in den Mund zu spritzen, und du wolltest dafür deinen Schwanz in meinem Mund haben. Als ich deine Vorhaut ganz zurückgezogen habe und die Lippen genau um deine Eiche gelegt hatte, wurde dadurch signalisiert, dass es soweit ist, weil ich das letzte Stück mit einem schnellen Ruck machte, hat sich in diesem Moment all deine Anspannung gelöst und selbst wenn du es gewollt hättest, hättest du nicht verhindern können, dass du kommst. Ich habe einen Freund, der versucht, mich bis heute dazu zu bringen, dass er es schafft, nicht zu kommen. Und in den letzten 30 Mal hatte er es nicht einmal geschafft. Er sah zu Caroline. Komm doch bitte zu uns rüber, da ist es schöner und auch wärmer. Carsten schwitzte jetzt schon wie ein Schwein. Oh Mann, ey. Scheiße, ich auch. Sie setzten sich nebeneinander und redeten noch ein paar Minuten. Nach kurzem wurde aber klar, dass sowohl Rainer als auch Carsten es nicht länger aushielten. Sie gingen nach draußen und stellten sich gemeinsam unter die Dusche. Sie war so groß, dass das kein großes Problem darstellte. Caroline kam und stellte sich auch kurz darunter. Dann winkte Rainer den beiden und sie gingen gemeinsam nach oben in den Garten. Der Pool war direkt daneben und sie zu dritt rein, um sich noch etwas weiter abzukühlen. Rainer sah immer wieder auf Carstens Schwanz, der jedes Mal, wen Carsten es bemerkte, zuckte. Caroline drückte sich an Rainer und schien sich vernachlässigt zu fühlen. Sie legte eine Hand auf seine Brust und ließ sie an ihm herabwandern. Als sie seinen Penis erreichte, stieß sie ein merkwürdiges Quietschen aus. Die beiden Männer sahen sie an. Rainer, der sich mehr liegend als sitzend im Wasser befand, bemerkte, dass sie eines ihrer langen Beine über seine geschwungen hatte. Offenbar wollte sie nun ihre Ida-Gutmachung. Rainer grinste frech und hielt sie am Hintern fest. »Ich habe eine Idee, was mir schon lange gefallen hat und ich mal ausprobieren wollte. Carsten?« Er sah den Mann neben sich, an der seinen Schwanz in der Hand hatte, und sie beobachtete. »Komm mal her und schieb deinen geilen Riemen von hinten in Carolines nasse Muschi.« Sie sahen ihn an. Carsten lächelte, als ob er wusste, was Rainer vorhatte. Er machte es und Caroline stöhnte, als ihren Ex-Mann in sich eindringen spürte. Als er drinnen war, wollte er wieder raus. Das verstehe ich aber gar nicht. Als er drinnen war, wollte er wieder raus. Doch Rainer meinte, er solle warten. Er würde zwar nicht mit Carstens Größe mithalten können, aber immerhin würde er Caroline ein geiles Erlebnis mit Beinenschwänzen verschaffen. Schlupp, schlupp. Der gerenderte. Ja. Der gerenderte. Der gerenderte seine Position und hob das Bäken, so dass sein Schwanz gegen Harstens Hoden stieß. Etwas zu tiefen Mist. Er bewegte sich und fuhr mit seinem Schwanz Carstens entlang bis zu der Stelle, an der er in Caroline eindrang. Es würde eng werden. Er stieß gegen Carstens Schwanz, der ein Stück tiefer in sie hineinrutschte, was beide zum Stöhnen brachte. Kund mit einem weiteren Stoß hatte er es geschafft. Caroline ließ einen erregten Schrei los. Rainer war in Caroline eingedrungen, während Carsten noch in ihr wart. Nun begann er sich zu bewegen und Carsten, sowie auch er und vor allem Caroline, begannen im Rhythmus zu stöhnen. Es dauerte nicht lange und Caroline begann ein Wimmern. Sie war kurz vor ihrem Höhepunkt. Rainer stieß ein letztes Mal mit aller Kraft zu, rutschte dabei so weit in sie hinein, dass er an Ina Eichel sie von Carsten spürte. Im selben Moment spürte er, wie Caroline zum Höhepunkt klamm. Ihre Scheide zog sich zusammen und bräste die beiden Männer eng zusammen. Okay, noch. Carsten spürte im selben Moment, wie Caroline zum Höhepunkt klamm. Ihre Scheide zog sich zusammen und bräste die beiden Männer eng zusammen, was beide ebenfalls zum Orgasmus brachte und sie ihren Samen tief in sie hineinspritzt. Rainer spürte, wie sein und Carstens Samen zwischen Irenen und Caroline herausfloss und als Rainer und Carsten sich ein letztes Mal und gleichzeitig zurückzuck, stöhnte sie und krallte sich an Rainer fest, da sie einen weiteren Orgasmus hatte, der durch das Verlassen der beiden geilen Schwänze verursacht wurde.